Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Canterbury und die Folgen ist das Motto heute Nacht. Knapp 2 Stunden Musik von Bands aus dem Dunstkreis der sogenannten Canterbury-Szene gibt's. Am Mikrofon ist Michael Frank. Lots and lots of radio shows, most of them are boring. We'd like to recommend to you a show you've been ignoring. So when you next have company, folks start dropping round for tea. Relax a while, tune the dial. Drop pills, top gear. It's great! Never fear, turn it on immediately. It's rather wonderful, I think you agree. Yes, pop pickers. If you like your music to have that something extra, why not tune in on Tuesday nights when Top Gear once again takes the air? Heavy sounds, psychedelic, mind-storming feedback explosions. The Grateful Dead, Led Zeppelin, Deep Purple, Skiffle. The best sounds around. But don't miss out. Get tuned into John Peel's Top Gear. You don't suspect my life's a mess. What a pain, what a noise. Nicht nur den Musikern der Band Soft Machine und Caravan soll gehuldigt werden in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk über Canterbury und die Folgen. Das war gerade Musik von einer Band, die sich nach einem Verkehrsschild an Londons Straßen genannt haben. Hatfield and the North. Die Wegweiser zum Ort Hatfield und ganz allgemein zum Norden Englands waren in London weit verbreitet und somit quasi kostenlose Reklame für die Band. Die Idee zum Namen kam von dem viel zu früh verstorbenen Sänger Mike Patto. Zwei Nummern von Hatfield and the North waren gerade zu hören. Los ging's mit einer Verballhornung von marktschreierischen Jingles, mit denen Radiosender zuweilen ihre eigenen Sendungen anpreisen. Es wird nicht überraschen, dass die doppelbödig bejubelte Sendung Top Gear heißt und von John Peel moderiert wurde. Der hatte bekanntlich auch jede Menge selbstironischen Humor. Nach dem Radio-Jingle für Top Gear aus dem Jahr 1974 gab es die B-Seite der ersten Single von Hatfield and the North. Fitter Stoke Has a Bath heißt der Song. Veröffentlicht 1973 wurde die Single. Komponiert und getextet war die Nummer von Hatfield-Drummer Pip Pyle. Du ahnst nicht, dass mein Leben ein einziges Durcheinander ist, heißt es da. Wahrscheinlich denkst du, dass es ganz toll ist, jeden Tag Leute treffen, ins Ausland zu reisen. Und ich gebe zu, manchmal kann das ganz witzig sein, aber nicht oft. Bei Pip Pyle spricht aus solchen Eindrücken kein Ich armer Star Selbstmitleid, sondern typisch britisches Understatement und Selbstironie. Der Song endet mit den Zeilen: Jeder kann inzwischen leicht merken, dass ich ein Idiot bin. Zwischendurch wendet sich der Erzähler an eine Frau aus Schweden, die ihm einen Schokoriegel weggegessen hat, und er spricht von seinem Vergnügen an Szenen, die ihn an Comics von Robert Crumb erinnern. Und darin heißt es auch in dem Song: Danke, meine Damen, ihr hattet uns alle, ich hoffe, ihr beide habt Spaß dabei gehabt. Sänger und Bassist von Hatfield and the North war Richard Sinclair. Der hatte zuvor bei den Wildflowers gespielt. Die meisten dürften Richard Sinclair allerdings als Bassist und Sänger der Band Caravan kennen. Potted History heißt der nächste Song. Auch er wird gesungen von Richard Sinclair. Die Musik ist von dem zeitweiligen Soft Machine-Bassisten Hugh Hopper, der Text von dem Journalisten Sterling Bennett. Die Geschichtsstunde ist kurz, knapp 3 Minuten. Besungen werden die Gründerjahre der sogenannten Canterbury-Szene. Eine Gruppe von jungen Musikern in Spe lernte sich etwa 1962-63 in der Bischofs- und Universitätsstadt in der englischen Grafschaft Kent kennen. Die Keimzelle späterer Musikgewächse war die Band Wild Flowers, die schrieb sich mit E am Ende, von Wild wie in Oscar Wilde. 1964 entstand diese Band, Richard Sinclair und Hugh Hopper waren Gründungsmitglieder der Wild Flowers. Draußen, so heißt es in dem Song Potted History, an der Küste von Kent blühten die wilden Blumen. Es war die Zeit eines neuen Anfangs von offenen Himmeln. Zu den neuen Horizonten, die sich den Teenagern damals offenbarten, gehörten unter anderem die Dada-Bewegung und William S. Burroughs Texte. Bekanntlich nannte sich die Band Soft Machine ja nach dessen gleichnamigen Roman. Soft Machine, die weiche Maschine, war, so Organist Mike Rattledge, ein Synonym für Mensch. In Erinnerung gerufen wird in dem Song auch die Zeit im Sommer 1967, als Soft Machine in Südfrankreich die Musik zu einem Schauspiel von Pablo Picasso machten. Hier ist eine Demo-Version von Potted History aus dem Jahr 1983, aufgenommen in Frankreich, veröffentlicht 12 Jahre später, Hugh Hopper und Richard Sinclair. Physically obsessed with Richard Sinclairs Gesang hat viele Songs der Band Caravan beseelt und auch der Charme der Band Hatfield and the North wäre ohne ihn ein anderer gewesen. Das waren gerade zwei weitere Songs mit Richard Sinclairs Stimme. Zuerst spielte und sang er im Duo mit Bassist Hugh Hopper anno 1983 und gerade eben, das war eine BBC-Aufnahme aus dem Jahr 1968. Die Band Caravan spielte einen Song von ihrem Debütalbum Place of My Own. Eine Gemeinschaftskomposition von Gitarrist und Sänger Pye Hastings, Drummer Richard Coughlin, Richard Sinclair Bass und Gesang und Cousin Dave Sinclair Orgel. Um Musik mit Wurzeln in Canterbury geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. 24 verschiedene Besetzungen hat die Band Soft Machine in ihrer Geschichte zwischen 1966 und 1984 erlebt. Die Musik, die in den ersten 5 Jahren der Band entstand, war und ist extrem vielfältig. In ihr verbanden sich, wie es früher so schön hieß, aufs Glücklichste alle möglichen Musikarten zwischen Klamauk, Kunst und Krach. Melodiöse Songs mit Witz und oder Tiefgang im Text, lange experimentierlustige Instrumentalpassagen, Monotonie und Trance, einfachster Riffs und dann wieder äußerst vertrackte und komplexe Melodien und Riffs in ungeraden Taktarten. Noch bevor der Begriff Jazzrock aufkam und lange bevor er zum Schimpfwort gemacht wurde, gab es freie jazzartige Improvisationen in der Klangfarbe Marke Rock, soll heißen, im Sound von bis zum Anschlag aufgedrehten Verstärkern und gern mit Verzerrern und Wah-Wah-Pedalen gewürzt. Die Rede ist also von der Band Soft Machine. Hier ist Musik von 2 Inkarnationen der Band aus den Jahren 1967 und 1970. Die erste Aufnahme erfüllt nicht ganz die High-Fidelity-Norm, trotzdem kann man froh sein, dass die Aufnahmen aus dem legendären Middle-Earth-Club in London klangtechnisch gerettet und letztes Jahr endlich veröffentlicht wurden. Soft Machine im vollen Flug am 16. September 1967 mit Kevin Ayers Bass, Gesang, Mike Rattledge Orgel, Robert Wyatt Schlagzeug, Gesang. Why Are We Sleeping heißt die Gurdjieff-inspirierte Nummer. Zweimal dieselbe Band, einmal als Trio anno 1967, einmal in Quintettbesetzung Anfang 1970. Der Drummer und der Organist waren zwar dieselben, aber in den rund zwei Jahren zwischen den beiden Aufnahmen hatte sich der musikalische Kurs der Band radikal verändert. Songstrukturen verabschiedeten sich aus dem Repertoire, die Melodien der neuen Instrumentals waren verwinkelter geworden. Hugh Hopper hatte zu Wildflowers Zeiten selber Songs geschrieben, inzwischen kamen ihm andere Ideen. Frank Zappa nannte er einmal als eine seiner Inspirationsquellen. Zu hören war als zweiter Track dieser Soft Machine Dublette also die Hugh Hopper Komposition Mousetrap. Ebenfalls mehr in Richtung Jazz tendierte der neue Saxophonist von Soft Machine, Elton Dean. Zur Zeit dieser Live-Aufnahme von 1970 war zusätzlich noch der Saxophonist und Flötist Lynn Dobson Mitglied der Weichen Maschine. Canterbury und die Folgen heißt diese Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Tatsächlich ließen sich diverse Bands, nicht nur in England, von Facetten des Soft Machine Sounds und Ideen ihrer Kollegen aus Canterbury inspirieren. In Holland zum Beispiel die Band Super Sister, in Deutschland Xol Caravan. Thank you. Das war All Green, ein Track vom Debütalbum der Band Xol Caravan aus Wiesbaden. Die LP heißt Electrip und erschien 1970. Anfangs hieß die Band Soul Caravan, da spielte sie in Diskotheken mit amerikanischem Sänger Soul-Hits der Epoche nach. Als sie 1968 bei den Essener Songtagen neben Acts wie den Mothers of Invention oder Brian Auger und Julie Driscoll auftraten, klang ihre Musik dann schon ganz anders. Anfang der 70er Jahre hieß die Band dann nur noch Xol. Die Debüt-LP von Xol Caravan klingt wohlgemerkt längst nicht bei allen Titeln so klar Soft Machine geprägt wie diese Nummer hier, All Green. Hörenswert ist das Debütalbum von Xol allemal. Hier ist eine junge Band aus London mit Vorliebe für unter anderem ungerade Taktarten, die Jimi Hendrix Experience, The Nice und Soft Machine. Die erste Single der Band erschien im Sommer 1969, Seven is a Jolly Good Number, 7 ist eine prima Zahl. Im Text heißt es sinngemäß, als ich noch klein war, habe ich immer Musik im Viervierteltakt gespielt, aber jetzt mag ich lieber die ungeraden Taktarten. Es versteht sich von selber, dass der Refrain des Songs im Siebenvierteltakt steht, Seven is a Jolly Good Number, von dem Londoner Trio mit dem Namen Egg. Dave Stewart, Orgel, Clive Brooks, Schlagzeug und Mont Campbell, Bass und Gesang. Das Durchschnittsalter der Bandmitglieder von Egg war damals 18 Jahre. I started writing songs and all the rhythms I could find. The rhythms that I use, and now I found my next game playing in a groove. I gather all the notes up and jump them through a hoop as in 11. We'll be right back. Das waren Aufnahmen des Londoner Trios Egg aus den Jahren 1969 und 1970. Die A-Seite von Eggs erster Single und ein Ausschnitt aus einem vierteiligen Instrumental, das die komplette zweite Seite von Eggs zweiter LP ausfüllte. Obwohl Egg nicht aus der Bischofsstadt Canterbury stammt, wird das Trio zur sogenannten Canterbury-Szene gerechnet. Zum einen, weil die Musik hörbar inspiriert von Soft Machine war, zum anderen, weil Egg-Organist Dave Stewart später tatsächlich mit Leuten aus der Canterbury-Keimzelle Wildflowers zusammenarbeitete. Das Trio Egg war ursprünglich ein Quartett gewesen, Uriel hieß die Band anno 1968, mit dabei war damals der Gitarrist Steve Hillage. Er verließ die Band, weil er sich auf die Universität konzentrieren wollte. Philosophie und Geschichte studierte Steve Hillage dann in Canterbury. Dort schrieb er auch die folgende Musik, die Solar Music Suite. 1975 erschien sie auf Steve Hillages erstem Soloalbum Fish Rising. Mit dabei Dave Stewart, der gleich ein wunderbares Orgelsolo spielen wird, und fast die komplette Besetzung der anglo-französischen Band Gong um den Soft Machine-Gründer David Allen. Aber das ist eine andere Geschichte. Los geht's mit Canterbury Sunrise aus der Solar Music Suite und zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk trifft Hiram Afterglit einen Dervish. Hiram Afterglit meets the Dervish. Steve Hillage und Kollegen.